rief sich Herr im Wunder, bald er kam nicht mehr zurück. Das ganze Dorf zog nach ihm aus, vom Früh zum Abend rot, doch fand man nirgends seine Spur, da gab man ihn für tot. Vor Tagen hab ich mich verirrt, ich war im Wunderwald, dort kam ich recht zu einem Fest, doch heim trieb man mich bald. Die Leute tragen güldnes Haar und eine Haut wie Schnee, so heißen sie dort sonst im Mond, zu Berg und Tal und See. So flossen 7 Jahre dahin und eines Morgens stand auf einmal wieder er vom Dorf und ging zum Brunnenrand. Sie fragten, wer er wär und sahen ihm fremd ins Angesicht. Der Vater starb, die Mutter starb, der Landrat kannte ihn nicht. Ist er nicht weinesvoll? Sie gaben ihm das Spiel zur Hut und sagten, er ist toll. So trieb er täglich in das Feld und saß auf einem Stein und sang bis in die tiefe Nacht, und wie man sollte sein. Bis in die späte Zeit.